20 Uhr, guten Abend. Hier ist die 100,4, Ihr Radio von hier. Möbelgill, das große Einrichtungshaus der Südpfalz. Zweimal in Herxheim bei Landau. Präsentiert das Wetter. Vorhersage für morgen Dienstag. Meist heiter bis wolkig. Mitunter kann es etwas regnen. Höchsttemperaturen bei 15, nächtliche Tiefstwerte um 5 Grad. Weitere Aussichten? Am Mittwoch sonnig und warm. Ab Donnerstagnachmittag aufkommende Schauer. Nicht zu fassen. Jetzt besonders günstige Ausstellungsstücke bei Rivo-Möbel in Aachen-Fortenbach. Zum Beispiel Polstermöbel. Herrliche Muster, unendlich bequem. Schönes Wohnen muss ganz gewiss nicht teuer sein. Rivo, das Möbelhaus mit den super günstigen Preisen. Nein, ich gestatte keine Zwischenrufe. Ich als der Bundner, Sie wissen ja, wer ich bin. Manche sagen, mein Stuhl würde wackeln. Die Kollegen von der Opposition haben mir jetzt aber einen Tipp gegeben, wo ich neben mir Kontur gleichzeitig einen Stuhl bekomme, der garantiert nicht wackelt. Nein, ich gestatte jetzt keine Zwischenrufe. Einer mit Kontur. Kübel und Partner, die neue Einrichtung. In Durmersheim, direkt an der B36. Möbelgilb, Ihr PS-starker Partner in Preis und Service ganz in Ihrer Nähe. Möbelgilb in Herxheim bei Landau. Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur Neu. Neus Fruchtsäfte, von Natur aus extra klasse. 20 Uhr und 2 Minuten, hier ist der 100,4 Verkehrsservice. Zurzeit keine Meldungen. UKW 100,4, Ihr Radio von hier. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist dann wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Der Lauschenliebe klappt nach jedem Ton. Charlie ist dann wieder mal am Mikrofon. Und der sagt Hallo Nachtschwärmer. Hallo Nachtschwärmer. Showtime! Now here's one that's hot from the record presses. Yeah, this is a new disco sound. Wanna hear it right now? Tja, Nachtschwärmer, heute wieder ein Gewinnspiel. Ganz, ganz viel Spaß und einen Schuhverkäufer. Dieser Mann ist zufällig Al Bundy. Can hear the beat. a little Apache, give you the sound, the rhythm is catchy. Think you wanna play with fire? Bit me, higher, higher, high, high, closer to me. My heart in the heart of a Cherokee. Move it, move it, give us a big fun. Come to the party, my wigwam. Hallo alle zusammen! Die traumhafte Sendung für traumhafte Träumer. Hallo zusammen! Wieder die komische Sendung von Charlie 2000. No, nigga, no, nigga, nigga, I'm a million, no, I know that things can only get better. I got the best, no. Platz 20, viel zu weit unten in der Top 100, viel zu weit. Der Song ist echt stark. 20:16 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Und wie geht's unserem Freund El Bandi? El Bandi, du kommst heute gar nicht im Fernsehen, da brauchen die Leute hier gar nicht umschalten. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bandi-Kampfruf erscheinen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Bandi! Hey, hallo, hier sind wir wieder. Kommis, putzig, schleimig, schlaffis werden hier veralbert. Affengeil, was ein Teil, andere gar nicht wagen. Affengeil, das ist meine Lieblingsshow. Ein Klassiker. Camouflage, Love is a Shield. Aggressiver als Mandingo. Schockierender als hinter der grünen Tür. Erotischer als Deep Throat, der alle Jeans platzen lässt. Die doofe Witze-Ecke. Genau um 20:21 Uhr. Was ist der Unterschied zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten, Nachtschwärmer? Könnt ihr euch das vorstellen? Ne, gut. Der Pessimist sagt, alle Frauen sind verdorben. Der Optimist sagt, na hoffentlich. Na hoffentlich. Thank you.

Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt. Na egal, aber ich sitze hier und warte nur auf den Charlie. Und ich warte auch und warte und warte. Na, schau mal, jetzt kommen die Termine vom lieben Charlie fürs kommende Wochenende. Das ist ja Ostern. Ah, da muss ich euch leicht dran erinnern, die Ostergeschenke für mich nicht zu vergessen. Aber erstmal schönen Dank an alle, die in Bräunlingen waren, in der Stadthalle, in Hirschau, in Altenheim und in Trimbach im Elsass. Also am Ostersamstag, am 2. April, ist der liebe Charlie in Rietzels, das ist im Elsass. Und es liegt ganz oben in der Ecke, so etwa Karlsruhe rüber, auf der Landkarte mal rüber gezeigt, über die Grenze, ja? Ein anderer hätte längst schlapp gemacht. Am Ostersonntag ist der liebe Charlie in Deilingen in der Festhalle. Drum sind wir auch geblieben. Zweite Anlage ist in Schleital, das ist auch im Elsass. Und dann nicht vergessen, am 9. April Rottweil, Megadisco Night in der Stadionhalle. Außerdem Ried-Böhringen, Mehrzweckhalle, Frankreich Rietzels und in der Freiburger Gegend Weißweil, die Festhalle Weißweil. Oha! Dann bitte nicht vergessen, ab April, Mittwochs, Nachtschwärmer-Time. Das heißt also, der Mittwoch nach Ostern geht's los, von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts. Und haben wir dann auch eine andere Studiennummer, die gebe ich dann durch für unsere Gewinnspiele. Außerdem kommt der liebe Charlie auf der 101,1 Radio Regenbogen Freiburg und auf der 102,8 Radio Regenbogen Mannheim. Die gewachsen, weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, sind alle Wähler hin und auch die Wählerinnen. Ich hab doch nichts anderes gelernt. Genau. Aber ja doch. Heute bleibt keiner zu Haus. Heute da fliegen wir raus. Ich bin Helmut, euer Bundeskanzler. Ich fühl mich gut. Ganz einfach so. Saumäßig geil. Ja, ja, ja. Ja, das geht ab. Ich fühl mich cool, ich bin das Volk. Ja, ja, ja, dass es euch nicht so gut geht, ist ja nicht meine Schuld. Genau, genau, genau, genau. Party time, excellent! Da rollen sich einem die Zehennägel auf. Wir treiben das einfach zu weit. Wow, check it out. come. Forget about love, cause that was once. Get self-programmed to receive. Forget about things you used to believe. Love, feelings don't exist. It's time to change, you don't wanna miss the revolution. We've waited for automatic love. You've got the score, score. Unser Programmhinweis. Neue Sendezeiten für die Bernie Show. Die Bernie Show gibt es ab April, mittwochs schon sogar ab 18 Uhr. Samstags kommt die Bernie Show schon um 12 Uhr. Nicht vergessen, neue Anfangszeiten für die Bernie Show ab April. Mittwochs 18 Uhr und samstags ab 12 Uhr. Play. Music power, power, power. Radio games, we have many questions. Radio games, this is the show. Und jetzt ist wieder Zeit für unsere Gewinnspiel-Nachtschwärmer. Radio games, you give us the answer. Da kommt wieder nix und ganz spezieller jetzt heute. Nur ganz kurze Stückchen von ganz bekannten Hits hineingesampelt. Ihr müsst ihr erkennen, 5 Stück brauche ich. Seid ihr dabei? Okay. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Charlie macht einfach Spaß. Break! place is here, the time is right to pump up the party and dim the lights. Checking the girls in the corner, they wanna shake that pie and get down on the house track. Well, I got one, a little something coming into your eardrum. Your mind, I'll amaze ya. Rap to the rhythm and drive you crazy. Drive you crazy. Drive you crazy. Hier ist das Nachtschwärmer-Gewinnspiel. Was meint ihr nach, erreicht das schon? Wir machen noch weiter! Ein verdammt harten Ritt. Ein verdammt gutes Programm. 07229 30 77 30. Das ist die heiße Nummer. Aber jetzt kommen erstmal drei Knaller. Also ich würde sagen, das reicht, jetzt werde ich leicht abbremsen. 20.53 Uhr wird es gerade. Sieben zwei zwei neun 30 77 30. Hallo Mädels, hallo Jungs, habt ihr da noch Töne? Was? Hier sind doch jede Menge heute mit Charlie 2000. won't let you down. 20.56 Uhr. Oh, meine Leitungen glühen. Das wird ja richtig warm in der Leitung schon. Jetzt habe ich meinen ersten Nachtschwärmer. Das ist der Michael aus Pfullingen. Hallo, Micha. Hallo. Bist du da? 19 ja. Jahre. Wo ist Pfullingen? In der Nähe von Tübingen. In der Nähe von Reutlingen bei Tübingen. Aha, gut. Fünf in der Breden. Lass mal los. Das wäre Snap, Felix, Dr. Alban, Hathaway, Culture Beat, Captain Hollywood. Jawoll, also wer jetzt da keine fünf gefunden hätte, der müsste ich den Titel Nachtschwärmer aberkennen. Jawoll, richtig. Bleib an, super. Das ist ein Gewinner. The Winner. Wahnsinn. Irre. Super. Klasse. Tierisch. If today is Sunday, tonight's the night. Sing's nochmal, Jungs. A one, a two, a three. Größer, satter, lecker. Werbung! Supergut. Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur Neu. Neus Fruchtsäfte, von Natur aus extra klasse. 21:01, hier ist die 100,4 mit dem Verkehrsservice. Zurzeit liegen keine Störungen vor. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Stärker, schärfer, heißer, eure Nummer 1 ist da. Bravo Hit 6, 40 Superhits, natürlich mit oben 3. Bravo Hit 6, 40 mal Power fürs Geld. Bravo Hit 6, stärker als erlaubt. Neulich war ich auf einer Tagung in einem tollen Hotel mitten im schönsten Schwarzwald. Fantastisch, ein richtiger Geheimtipp. Und am Wochenende drauf bin ich mit meiner Frau hingefahren. Nicht zum Tagen, sondern zum Relaxen, zum Verwöhntwerden. Und das Tollste? Nicht das Frühstücksbuffet, nicht das Freizeitangebot, nicht der tolle Service und nicht das exklusive Niveau, sondern die leuchtenden Augen meiner Frau. Bel Air Hotel Forsthof, Ihr Urlaubs- und Kommunikationszentrum in Sasbachwalden. Im Schwarzwald, ganz oben. Hi, Altenmünster. Oberdorfer, das glaubst nicht. Da hat doch einer gesagt, dass wir Drittel-Liter-Flaschen genau solche Bazis waren wie die Großen. Ja, so ein Depp, sein Damischer. Eine Freiheit vor dem Kerl, dem Fulteife, dem Ausgeschampten. Dem gehört doch gleich so ein Mord drum watschen. Genau, mir und Bazis wirklich nicht. Zwar so nette kleine Flaschen wie mir. Oberdorfer Weißbier und Altenmünster Brauerbier. Jetzt neu, auch in der Drittel-Liter-Bügelflasche. Oh Mann, sind die cool. Hey, Nachtschwärmer, jetzt kommt vielleicht eine geile Sendung. Sperrt ganz schnell eure Motiv rein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann blickt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, mit wem ich rede, ist doch klar. Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Ja, nächste halbe Stunde noch mit dem lieben Charlie. Übrigens, morgen am Dienstag bin ich auch da. Morgen Abend. Habe ich mit einer ganz tolle alte Old Madonna-Platte rausgegruschtelt. Das sind die guten alten Songs drauf, die wirklich noch die besten waren von ihr. Jetzt haben wir noch schon mal Mixing Time. Come on, 1, 2. Boing, boom, jack. Boing, boom, jack. Boing, ping, boom, jack. Ping, boing, ping, boom, jack. Ping, boing, ping, boom, jack. Ping, boing, ping, boom, jack, jack, jack. I can feel your power, just An Ostern muss natürlich ein Häschenwitz kommen. Kurz vor Ostern. Häschen in der Apotheke. Hat du Knollenblätterpilze zum Apotheker? Natürlich verneint er, aber Häschen lässt sich nicht abwimmeln. Im Gegenteil, jeden Tag erscheint es mit der gleichen Frage. Hat du wirklich keine Knollenblätterpilze? Nach 14 Tagen eröffnet ihm der Apotheker, dass er extra welchen für Häschen besorgt hatte. Ruft Häschen ganz erschrocken. Muss du schnell wegwerfen, sind sehr giftig. Musst du schnell wegwerfen? Ui, ui, El Bandi mischt sich ein. El, der hat dir gefallen, echt? Das ist ja nicht normal. El, komm, lass mal gut sein. El, dir wird gleich nicht mehr zum Lachen. Siehst du, El, wieso bringst du mir eigentlich nie Blumen? Wir hatten heute Sex. Gut, ich weiß, aber etwas, das mir Freude macht, wäre auch mal ganz schön. Bandi, Bandi, Bandi, Bandi braucht Hilfe. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Herzlich willkommen. Da kommt was auf euch zu. Ach, ist das geil. Who are you? Where do you come from? Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock.

Sweet Home Alabama, 21:18 Uhr, heute am Montag. Ich spreche gerade mit der Kelly Band, die ist die Tochter von Elle und die fährt ja total auf die Heavy-Gruppen ab und sie sagt mir gerade Bon Jovi. Kelly, Bon Jovi ist deine Lieblingsgruppe. Da kennst du die persönlich, oder oh, wie? Oh Mann, die Gruppe hätte ich gern als Vater meines Babys. Die Bandys, die sind so niederträchtig, das hält's da nicht aus. Der Druck auf dich muss ja pickelhart sein. Aber wen interessiert's? Ich stinke ab. Also zieh ab und hör dich an. 104, Radio von hier. Unser Programmhinweis. Neue Sendezeiten für die Bernie Show. Die Bernie Show gibt es ab April, mittwochs schon sogar ab 18 Uhr. Samstags kommt die Bernie Show schon um 12 Uhr. Nicht vergessen, neue Anfangszeiten für die Bernie Show ab April. Mittwochs 18 Uhr und samstags ab 12 Uhr. Und neue Zeiten für Charlie 2000, mittwochs auch, und zwar ab 22 Uhr bis 2 Uhr nachts. Ah, das geht ab, Fremdstaat, oh Baby, Baby, halt stark. Und morgen am Dienstag bin ich nochmal da, da haben wir nochmal ein Gewinnspiel. Einen Super-Horror-Streifen wollen Sie mit mir drehen, heute will ich's wissen. Und da knüpfe ich mal bei den L vor, den L Bundy, ihr kennt ihn ja. Nimm mir mal das Mikro. Please Splash, heute nehme ich ein Bad. Bam, bam, lübab, sam, bam, bam. No. ist es Volldampfradio. Yes! In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Uhr wird es gleich und jetzt in eigener Sache zwei Technics SL 1210 MK2 mit System zu günstig Gebrauch zu verkaufen. Tagsüber im Studio hier anrufen oder im Büro am Sender und den Klaus verlangen. Und dann suche ich für On the Road unterwegs einen Lichtjockey. Also wer meint, der hat da mal geübte Finger, das kann man oder kann man nicht. Meldet sich bei mir. Trinken ist gesund. Und was es alles zu trinken gibt, das auszusuchen macht Spaß. Zumindest beim Erlebnisgetränkemarkt Südlo in Malsch. Auf 400 Quadratmetern eine Riesenauswahl von allem, was zurzeit in Flaschen, Büchsen oder Tüten gefüllt ist. Und eine Riesenauswahl an exklusiven Getränkepräsenten in allen Preislagen. Getränke Südlo, Malsch-Posener Straße. Ihr Fachgeschäft mit der persönlichen Note. Bequeme Anfahrt, schnelle Bedienung, fachkundige Beratung. Uno, dos, tres, cuatro. Dance music. Das war gerade falsch, aber nachdem wir sind auch so viele Regler. Wir sind 1000 Regler. Da soll einer noch durchblicken. Das waren dann die anderthalb Stunden mit Charlie. Technik, Redaktion und Musik auch Charlie. Schönen Wochenanfang und schöne Ferien, alle die haben. Morgen Abend ab 20 Uhr. heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Uhr, 100,4 Service. Es liegen zurzeit keine Meldungen vor.